Asphalt Cowboy heißt der Film. Die Hauptdarsteller waren John Voight und Dustin Hoffman. John Voight spielte besagten Asphalt Cowboy und Dustin Hoffman spielte einen lungenkranken Obdachlosen. Das trifft es wohl am besten. Sie verlassen im Bus die große Stadt. Der im Film kranke Dustin Hoffman scheißt sich ein letztes Mal zu, dann stirbt er und dann erklingt von Harry Nilsson Everybody's Talking. Und Everybody's Talking ist eben auch einer dieser Songs gewesen, die Dale Hawkins geschrieben hat. Er hat eine neue CD gemacht, Dale Hawkins, die heißt Wildcat Tamer, eine Mischung aus Country Blues, Rhythm and Blues. Und diese CD ist wirklich sehr, sehr gelungen und es ist schön, von solch einem Mann mal wieder etwas zu hören. Wildcat Tamer heißt die CD, wie gesagt, und wir hören den Titelsong, Dale Hawkins und Wildcat Tamer.